1. Jahwe spracht zu Mose auf dem Berg Sinai und gab ihm folgende Anweisungen. 2. Spricht zu den Israeliten und teil ihnen mit, sobald in das Land kommt, das ich euch als Besitz geben werde, soll das Land ein Ruhe sein für Jahwe einhalten. 3. 6 Jahre lang dürft ihr Felder besehen und ihr Weinberg beschneiden, den Ertrag des Landes zu ernten. 4. Das siebte Jahr jedoch soll ein Zeit der Wohlstandigen Ruhe für das Land sein, ein Sabbatruh für Jahwe, in der Wede ihr Felder besehen noch ihr Weinberg beschneiden dürft. 5. Sollt weder den Nachwuchs ihr Vorherigen ernte einbringen noch die Trauben ihr unbeschnittenen Weinstock lesen, denn es ist ein Jahr der Ruhe für das Land. 6. Was das Land waren diese Ruhezeit von selbst herverbringt, soll euch allen zur Nahrung dienen, euch selbst, euren Sklaven und Sklavinnen, euren Lohnarbeiten soe den Besassen, die bei euch wohnen. 7. Ebenso soll als, was das Land herverbringt, euren Viehen den Wildtieren in eurem Land als Nahrung dienen. 8. Darüber hinaus sollte sieben Sabbatjahr zahlen, also siebenmal sieben Jahr. So dass die Dauer dieser sieben Sabbatjahr insgesamt 49 Jahre beträgt. 9. Anschließend, im siebten Monat, zehnten Tag des Monats, sollt die Schofarperson ertnen lassen, Versöhnungstag must die Person im ganzen Land erschallen lassen. 10. Sollt das 50. Jahr heiligen und im ganzen Land Freiheit für all seine Bewohner ausrufen. Diocese Jahr soll euch als Jubeljahr gelten, in dem jeder zu seinem ursprünglichen Besitz und zu seiner Familie zurückkehrt. 11. Das 50. Jahr soll euch als Jubeljahr dienen, in diesem Jahr dürft weder sie noch den Nachwuchs der Ernte einbringen oder Trauben von unbeschnittenen Weinstocken lesen. 12. Das ein Jubeljahr ist und euch als heilig gelten soll, dürft nur das essen, was das Feld von selbst herverbringt. 13. In diesem Jubeljahr soll jeder einzeln zu seinem ursprünglichen Besitz zurückkehren. 14. Wenn eurem Nächsten etwas verkauft oder von ihm kauft, sollt einander nicht übervorteilen. 15. Der Kaufpreis soll sich nach der Anzahl der Jahr bis zum Nächsten Jubeljahr richten, so will beim Kauf von eurem Nächsten als auch beim Verkaufen in. 16. Bei einer größeren Anzahl von Jahren ist ein entsprechend höherer Kaufpreis zu zahlen, waren bei einer geringeren Anzahl der Preis niedriger ausfällt, da euch im Grund ein bestimmt Anzahl von Ernten verkauft. 17. Niemand soll seinen Nächsten übervorteilen, stattdessen sollt erfurcht vor eurem Gott haben, denn ich bin Jahwe, euer Gott. 18. Dieselb sollt mein Satzungen befolgen und mein Rechte beachten, damit sicher und geschützt im Land wohnen könnt. 19. Dann wird das Land sein Früchte reichlich herverbringen, so dass euch satt essen und sicher darin leben könnt. 20. Falls euch fragen solltet, was wer denn wir im siebten Jahr essen, wenn wir weder sie noch an sie ernte einbringen dürfen. 21. Wisset, dass ich im sechsten Jahr meinen Siegen so reichlich über euch ausgießen wird, dass das Land einen Ertrag für drei Jahre herverbringt. 22. Wenn dann im achten Jahr saret, werdet immer noch von der alten Ernte essen, bis die Ernte des neunten Jahres verfügbar ist. 23. Land darf nicht dauerhaft verkauft werden, denn das Land gehört mir, seid bei mir nur Fremde und Besassen. 24. Dieselb sollte im gesamten Land, das besitzt, die Möglichkeit zur Wiedereinlösung von Land gestatten. 25. Wenn ein Bruder verarmt und einen Teil seines Besitzes verkaufen muss, soll sein Nächster verwandter als Loser für ihn eintreten und das Verrohrset zurückkaufen. 26. Falls jedoch jemand keinen Loser hat, aber selbst genügend Mittel aufbringen kann, es wieder einzulösen. 27. Dann soll die Seat dem Verkauf vergangen in Jahr berechnen und den Überschüssigen Betrag dem Käufer zurückerstatten, damit seinen Besitz wiedererlangen kann. 28. Kann jedoch nicht den erforderlichen Betrag für die Rückerstattung aufbringen, so bleibt das verkaufte bis zum Jubeljahr im Besitz des Käufers, im Jubeljahr fällt es dann unentgeltlichen den ursprünglichen Besitzer zurück. 29. Verkauft jemand ein Wohnhaus in einer ermorten Stadt, so hat das Recht, es innerhalb eines Jahres nach dem Verkauf wieder einzulösen, für die Wiedereinlösung ist somit ein Frist festgelegt. 30. Word es jedoch nicht innerhalb eines Wollen Jahres eingelost, so geht das Haus in der Amorten Stadten gültig in den Besitz des Koffers und seiner Nachkommen über und fällt im Jubeljahr nicht in den ursprünglichen Eigentümer zurück. 31. Hauser in Dorfen, die keinem laufend Mauer besitzen, gelten hingegen als Teil des Ackerlands, sie können jederzeit eingelost werden und fallen im Jubeljahr in den ursprünglichen Besitzer zurück. 32. Bezüglich der Hauser der Leviten, also der Hauser in ihren Eigentum Staten, steht den Leviten jederzeit das Recht zur Wiedereinlosung zu. 33. Wenn ein Levit seinen Besitz nicht wieder einlost, fällt das von ihm verkaufte Haus in der Stadt seines Erbesitzes im Jubeljahr in Zürich, denn die Hauser in den Staten der Leviten sind der unverursachliche Erbesitz inmitten der Israeliten. 34. Das Weideland, das zu ihren Staten gehort, darf jedoch nicht verkauft werden, da es ihnen für alle Seiten als unverursachlicher Erbesitz zusteht. 35. Wenn dein Bruder verarmten sich nicht mehr selbst versorgen kann, sollst du ihn unterstützen, als wäre ein Fremder oder besaß, damit er bei dir seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. 36. Du sollst von ihm wedersinsen noch wucher nehmen, sondern erfurcht vor deinem Gott haben, damit dein Bruder seinen Lebensunterhalt bei dir sichern kann. 37. Du sollst ihm weder Geld gegen sinsen noch Nahrungsmittel gegen wucher geben. 38. Ich bin Yahweh, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, euch das Land Kanaan zu geben und euer Gott zu sein. 39. Wenn dein Bruder neben dir verarmten sich dir verkauft, sollst du ihn nicht wie einen Sklaven arbeiten lassen. 40. Er soll bei dir wie ein Lohnarbeiter oder besaß behandelt werden und bis zum Jubeljahr bei dir dienen. 41. Danach soll er mit seinen Kindern frei von dir weggehen, zu seiner Familie zurückkehren und seinen Vaterlichen Besitz wieder erlangen. 42. Denn sie sind mein Nektar, die ich aus Ägypten herausgeführt habe, sie dürfen nicht wie gewöhnlich Sklaven verkauft werden. 43. Du sollst nicht mit hart über in Herrschen, sondern erfurcht vor deinem Gott haben. 44. Wenn Sklaven und Sklavinnen erwerben wollt, so konnte dies von den Wolken kaufen, die euch umgeben. 45. Ebenso dürft Sklaven von den Kindern der Besassen, die bei euch wohnen, und von deren Familien, die in eurem Land geboren sind, kaufen, sie sollen euer Eigentum sein. 46. Könnt sie euren Kindern als Erbe hinterlassen, damit sie dauerhaft euer Eigentum bleiben. Über your israelitischen Bruder jedoch sollte nicht mit hart herrschen. 47. Wenn ein Fremder oder besaß bei euch zu Wohlstand gelangt, warend euer Bruder neben im verarmten sich und diesen Fremden, besaßen oder einen Nachkommen seiner Familie verkauft. 48. Dann soll er, nachdem sich verkauft hat, die Möglichkeit zur Wiedereinlosung haben. Einer seiner Brüder kann in auslosen. 49. Oder sein Onkel, der Sohn seines Onkels oder ein anderer nahe Blutsverwandter aus seiner Familie. Auch wenn selbst wieder zu Wohlstand kommt, kann sich freikaufen. 50. Soll mit seinem Koffer die Jahr von dem Zeitpunkt des Verkaufs bis zum Jubeljahr berechnen. Der Wiedereinlosepreis soll der Anzahl der verbleibenden Jahr entsprechen, der wie ein Lohnarbeiter für ein bestimmtes Zeit bei ihm war. 51. Sind noch viel Jahr bis zum Jubeljahr übrig, so muss einen entsprechend hohen Betrag von der ursprünglichen Kaufsumme für seine Freilassung zurückzahlen. 52. Sind jedoch nur noch wenig Jahr bis zum Jubeljahr verbleibend, so soll er dies ebenfalls berechnen, der Betrag für seine Freilassung richtet sich dann nach der Anzahl seiner Dienstjahr. 53. Soll wie ein Jahresarbeiter bei ihm sein, du darfst nicht zulassen, dass er mit hart über in hecht. 54. Word jedoch auf kein dieser Weise sein ausgelost, so soll er mit seinen Kindern im Jubeljahr frei sein. 55. Denn die Israeliten sind mein Nektar, sie sind mein Nektar, die ich aus Ägypten herausgeführt habe, ich, Yahweh, euer Gott.